All meine Blicke münden im Dunkeln und ihre Schritte hinterlassen keine Spuren. Ganz unter uns kannst du mich finden, im Schwarz der Punkte auf Papier, mein Herz der Finsternis ein Kino, im Schwarz der Rillen, in denen du dich bei dir spiegelst. Das sieht mir ähnlich und kommt allmählich von der Erinnerung an sich auf etwas anderes, auf dich.